Als ich nach Bora Bora kam und mir den Strand als Zimmer nahm, streckte ich meine Beine aus, fühlte mich wie zu Hause. Palmen und Blüten um mich hin, klar wie Kristall das blaue Meer. Ein Vogel sang im Mangelbaum, alles war wie ein Traum. Sommerwind, wo alle Menschen glücklich sind. Bora Bora, ey. Bora Bora in Tahiti, wo allen gleich die Sonne scheint. Ist jeder des anderen Freund. Bora Bora in Tahiti, Bora Bora in Tahiti, 10.000 Meilen vor zu Hause, brach dann bei mir das Heimweh ein. Doch ich denk noch heut, mein Herz zerspringt, wenn dieses Lied erklingt. Bora Bora, ey. Bora Bora in Tahiti, mein Paradies im Sommerwind. Alle Menschen glücklich sind. Bora Bora, yeah. Bora Bora in Tahiti, wo allen gleich die Sonne scheint, ist jeder des anderen. Bora Bora in Tahiti, Bora Bora in Tahiti, Bora Bora, Bora Bora, Bora Bora, Tahiti.